3 an den Leutnant F.H.S. von Die Gedichte von Sommer und Tod von Ernst Blass. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An den Leutnant F.H.S. Bewahrt dein Heimlichsein dir noch das Bild des hellen Stromes mit den lockern Booten? In Stunden, die verworren sind und wild, begraben wir den Lenz wie einen Toten. Zu keiner Rückkehr altem Übermut ist dein wie mein Herz einmal noch bereitet. Es überkam uns früh die große Flut mit der, die unser Leben nun begleitet. Der ewigen Not, die unser einstmal schlug, frohlockend unsere Blumen auszujäten. Und siehst du den gespensterhaften Flug der Wolken in den grausen Nebelstädten? Die Tage, die von Vogelsang durchschwirrten, sind nun von tobenderem Klang verdrängt, und unser Dasein, Dasein wie von Hirten, ward auch in frühem Massengrab versenkt. Wir horchen ängstlich, was der Wind uns raune, der zwischen uns die großen Felder trifft. Ist es des Ares niemals satte Laune, steht in den Sternen es in ewiger Schrift? In Leichtsinn und in Schwermut den Genossen sah ich in dir, da du mir nie entflohst. Nun steigt aus Monden, sind sie auch verflossen, dankbar Gedenken uns zu schlichtem Trost. Ich kam von Trennung zu dem Erdenlicht, zuerst bedürfend noch heilsamer Pflegung, ward mir ein Helfer manches Angesicht und Balsam manche freiere Bewegung. Und wie ich schnell sodann bei euch genas, ward ich euch bald zu einer schönen Freude, und unserer Freundschaft angenehmes Maß erbaute sich ein reinliches Gebäude. Dann kam die Zeit aus Spielen, Üben, Scherzen, da selten nur ein Trübsinn Einlass fand, und fast unmerklich reiften unsere Herzen zu innigem und zärtlichem Verband. Lass mich die Hecken nennen und die Plätze, Natur, die willig angetragen ward, und wie wir sannen, was uns leicht ergetze, gefährten wir von kaum gewusster Fahrt. Die Straßen sich mit Dämmerung bekleidend, den Mittag, der auf grünem Lande schlief, die Blumen, ein die andere nicht beneidend, die Sonne, die uns strahlte rein und tief. Und manche Pfade, die in klarer Biegung durch Fruchtbarkeiten führten in das Tal, wenn vor der abenddunklen Besiegung der Berg erglänzte noch ein letztes Mal. So war der Lenz ewigen Glaubensspender, selber so ewig nicht, wie er gelind, der heitren Jugend kam der raue Wender, und unserer Wiesenherrscher ward der Wind. Doch glauben wir, getreu dem ernsten Bunde, die Kraft von stillem und erhabenem Lied, und preisen in der nun erhaltenen Wunde die Einfachheit des Opfers, das geschieht. Denn nicht im Feuer und im Wolkenbruche, nicht in der Schlachten blutigem Gezerr, es lebet Gott in einem schlichten Spruche, in sanftem Wehen ist der Herr. Wir singen nicht die rasende Trompete, wir nicht Verwirrung und das Schlachtgeschrei, gesammelt zu betätigtem Gebete, der Geist des Volkes heil und heilig sei. Nicht Schwärme hassend, die er nicht gekannt, nicht stürzende von unerklärten Tiefen, nicht Herzen von der großen Not verbrannt, die früher in verlorener Kindheit schliefen. Doch folgt voll Willen eine jede Schar dem Ruf um seinen Schutz und seine Wehr, zum Opfer für das Land, das sie gebar, das mütterliche Deutschland um sie her. Ja, Deutschland, deiner Not und deiner Feier sei diese Klage, dieser Sang erbaut, und deines Dichters schmerzbewegte Leier berühre sich mit heimlicherem Laut. Nicht deine Landschaft grüßen wir, die Schöne, zur mächtigen Stund, die das Gewicht verschob, auch nicht die Kindertreue deiner Söhne, sie klinge nicht aus dieses Liedes Lob. Wir singen heut nicht Liebe deiner Hänge, der Plane, Wälder nicht und nicht der Lauben. schlug auch der Schmerz Erleben und Gesänge. Wir wissen deine Hoffnung, deinen Glauben. O Freund, ich sehe dich in ferner Stadt, die Seele ernsthaft meinen Versen leihen. Erinnerung an zartes, grünes Blatt, im Sonnenschein steigt auf aus meinen Reihen. Was wir verloren haben, ist bestattet, nach kurzem Glück der Erde heimgegeben. Wir werden solchen Frühling, bald verschattet, nie wieder auf der weiten Welt erleben. Denn niemals wird der Winter uns verjähren, der so uns traf in unseren Jugendlänzen, oder gedeiht uns doch in hohen Sphären noch Rückkehr zu den ewigen Reigentänzen? Ende von An den Leutnant F.H.S. Aufgenommen von Gabi.